küsst mich heiß und dein Blick sagt mir leis, was auch ich in deinen Armen weiß. Ich brauche dich und du brauchst mich, lass mich nicht allein. Der Tag ist vorbei und die Nacht weckt in uns zwei unseres Herzens heißen Wunsch aufs Neu. Ich brauche dich und du brauchst mich, um froh zu sein. Was vom Zufall gelenkt, der Himmel uns schenkt, ist mehr als ein Traum, der verweht. Wir spüren den Hauch, den zärtlichen Hauch des Glücks, das nun nie vergeht. Dein Mund küsst mich heiß und dein Blick sagt mir leis, was auch ich in deinen Armen weiß. Ich brauche dich und du brauchst mich, lass mich nicht allein. Ich brauche dich und du brauchst mich, lass mich nicht allein. Ich brauche dich und du brauchst mich, lass mich nicht allein. Und dein Blick sagt mir leis, was auch ich in deinen Armen weiß. Ich brauche dich und du brauchst mich, lass mich nicht allein.